Hören 10, Text 5. Was, du willst bei diesem Wetter noch aufbrechen? Warum bleibst du nicht bis morgen? Ich habe zu Hause noch so viel zu machen und der Schneefall lässt sich ja bald nach. Im Radio gibt es Unwetterwarnungen. Also an deiner Stelle würde ich jetzt nicht fahren. Was kann denn schon passieren? Es ist sowieso eher Schneematsch. Und wenn es gar nicht mehr geht, fahre ich rechts ran und mache eine Pause. Außerdem kommt Oliver mit. Dann habe ich sogar Gesellschaft. Also so ganz toll finde ich das nicht. Es sind ja nur 2 Stunden, das schaffe ich schon. Du weißt doch, ich bin vernünftig. Ja, das schon.